Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, geile Nummer gegen Leipzig, hätten wahrscheinlich auch nicht alle mitgerechnet. Da reden wir natürlich nochmal drüber und lassen auch ein paar Spieler zu Wort kommen. Dann war ja auch gleich im Anschluss sozusagen Tag der Fanclubs, da war ich bei den Meilenwölfen unterwegs, wo sich Joshua Gilavogui und Iba Mai von der U23 umgetrieben haben. Und wir sprechen natürlich über Frankfurt und da rede ich mit dem Frankfurter TV-Journalisten Daniel Feller. Nichts zu meckern. Mehmedi weit jetzt auf Ginczek. Ginczek hat er das Tor auf die Ecke gegeben gewonnen. Es ist in der Strafraum Ginczek. Könnte abziehen. Zieh ab. Nein. Abgefälscht. Tor. Tor. Tor für den VfL Wolfsburg. Jérôme Roussillon war den ganz, ganz langen Weg gelaufen. Hat sich da ans Pivot gemacht. Für Daniel Ginczek. Und ist dann da, wo eigentlich ein Torjäger stehen muss. Und nicht ein Linksverteidiger. Aber sei es drum. 1-0 für die Wölfe. Und der VfL belohnt sich. Der VfL belohnt sich endlich für eine starke Leistung in einem Spiel. Wie schon zuvor gegen Spitzenteams, gegen Bayern, wie Bayern und Dortmund. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Und warum? Weil Jérôme Roussillon dieses Lauftier auf der linken Abwehrseite Gas gegeben hat bis zum Umgehen. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gehört bei Wölferadio Arena Live. Da sind André und ich gerade mal kurz ausgeflippt, sagen wir es mal so. Aber das lag natürlich auch daran, wie das Tor entstanden ist. Ein geiler, spielerisch öffnender Pass von Mehmedi und ja, geile Ballannahme von Ginczek. Also da sieht man auch technischen Fußball wieder beim VfL. Dann setzt er sich da durch im Laufduell, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, dann verzögert er noch und Will hat ein bisschen Glück, weil Gulaschi den Torschuss, oder war es doch eine Vorlage? Keine Ahnung, ich glaube, er wollte draufschießen. Und ja, dass der dem Jérôme Roussillon das Ding vor die Füße legt. Aber das Wichtige ist und das Geile daran ist, dass Jérôme Roussillon diesen Weg gemacht hat. Ja, unwahrscheinlich weiten Weg. Ja, und dann mit absoluter Willensleistung das Ding über die Linie drücken. Das ist der VfL, glaube ich, den wir alle sehen wollen. Und ja, da haben wir uns ja auch insgesamt dann auch belohnt, wie schon gerade auch gehört. Und ganz interessant war natürlich, was der Torschütze hinterher dann auch zu seinem Tor gesagt hat in der Mixzone. Hör mal rein. Je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai vu Admir, il a fait un long ballon sur Lini. Moi j'ai vu, c'était vide devant moi, j'ai suivi jusqu'au bout. Er hat gesagt, dass er Admir gesehen, diese lange Ball von Admir zu Ginczek. Und dann er hat einfach gesehen, das war keine vorhin, so hat er gesagt, ja, warum nicht, soll ich nicht sprechen bis Ende. Und ja, ein Moment will er ein bisschen warten, aber Gott sei Dank hat er nicht so gewartet und hat gesagt, ja, muss ich diese Ball spekulieren. Ja, zum Glück hat er es gemacht und auf den Ball spekuliert und ist einfach durchgelaufen. Sehr nett übersetzt übrigens von Joshua Gilavogui, der dann, ja, als Dolmetscher dann fungiert hat nach dem Spiel. Das ist immer total ganz gut, weil Jérôme Roussillon logischerweise noch nicht so gut Deutsch spricht. Aber da ist er dran und so weiter. Da kam auch von Gilavogui gleich mal so eine Backpfeife oder so ein Kopfklapser, dass er da auch gefälligst mal zum Deutschunterricht hingeht. Aber insgesamt war die Stimmung da natürlich super. Dann schauen wir natürlich auch mal auf die Zahlen, die Jérôme Roussillon generell abgeliefert hat gegen Leipzig. War gar nicht so überragend, sagen wir es mal so. Obwohl 10,5 Kilometer Laufleistung, alles gut, was das angeht. Man denkt auch immer, der ist so mega schnell mit 32,2 km/h. Gibt es aber auch durchaus Spiele, die noch schneller unterwegs sind als er. 46% gewonnene Zweikämpfe auch, geht so. Und 73% Passquote, ja, geht auch besser, finde ich. War insgesamt in Ordnung die Leistung, aber natürlich gekrönt von seinem, ja, Tor letztendlich. Und das war megamäßig wichtig. Jemand anders möchte ich noch herausheben und zwar ist das ja unser Youngster Elvis Rexbejay, der ja auch gekämpft hat für zwei, möchte ich mal sagen. Und ja, der hat eine überragende Zweikampfquote gehabt mit 72%, 11 Kilometer gelaufen, 72% Passquote. Ja, das geht noch besser, aber da sind wir natürlich dann auch so eine, ja, das ist ein bisschen meckern auf hohem Niveau, weil, wie gesagt, Elvis aus dem eigenen Nachwuchs hat sich jetzt da auch fast festgespielt im zentralen Mittelfeld. Und er ist dann auch zu Recht gefeiert worden hinterher, ja, von der Nordkurve. Und daraufhin habe ich ihn mal angesprochen in der Mixzone nach dem Spiel. Du kommst aus dem eigenen Nachwuchs. Du wirst gefeiert, als du ausgewechselt wirst. Die Nordkurve erhebt sich, gibt viel Applaus. Wie ist das für dich? Das ist ein geiles Gefühl. Davon hat man früher immer geträumt. Ja, das war geil. Ja, und da merkt man, da lebt auch noch jemand seinen Traum. Also das ist auch, war total, naja, niedlich zu sehen, sagen wir es mal so. Also Elvis ist ja jetzt auch noch nicht so alt und da kam er wie so ein kleiner Junge, der ein großes Geschenk zu Weihnachten gekriegt hat. Ja? So kam der rüber und ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn der sein erstes Tor schießt, ja, für uns. Insofern, tolle Geschichte, das auch mit Elvis und so weiter, auch wenn da noch nicht immer alles klappt, aber im Kämpferischen, und da kann man der Mannschaft wirklich ja nur ein großes Kompliment machen, wie sie Leipzig dann ja A, bekämpft hat, aber dann aber auch bespielt hat. Und da waren ja einige Sachen dabei, taktisches Mittel, diese langen Bälle. Ich glaube gar nicht, dass das irgendwie ja, aus der Verlegenheit heraus war, sondern es war ganz klar so gewählt. Und auch Bruno Labbadia hat ja auch in der zweiten Halbzeit dann auf die Wechsel reagiert und auf die Umstellung auf die Dreierkette von Ralf Rangnick. Und ich fand auch, dass ja, die Mannschaft bzw. der Sieg auch eingefahren wurde über die Trainerbank. Also das war jetzt durchaus gut gecoacht, was ich da wahrgenommen habe von außen. Und ja, letztendlich, klar, das Ergebnis, wenn da dieser Ball da reingeht, den Kuhn dann mit dem Rücken pariert, ja, dann sieht die Sache vielleicht auch wieder anders aus und dann ja, kannst du das Spiel vielleicht auch noch verlieren. Aber eben, dass wir es nicht verloren haben ausnahmsweise mal oder nicht nur unentschieden gespielt haben und auch mal das Glück auf unserer Seite hatten, plus diese Leistung, die die Mannschaft insgesamt ja abgeliefert hat und die sehr, sehr in Ordnung war, wie ich fand, ja, dann ist halt ein guter, gehst halt dann mit einem guten Gefühl raus und nicht nur mit den drei Punkten, das wollte ich sagen. Dabei sprechen die Zahlen dann ganz kurioserweise durchaus nicht für den VfL im Leipzig-Spiel. 53% Zweikämpfe für Leipzig, mehr Ballbesitz für Leipzig, die Passquote bei Wolfsburg unter 80%, nämlich nur mit 73%. Das ist normalerweise auch mal ein Indiz dafür, wenn du ein Spiel verlierst. Jedenfalls für mein Dafürhalten. Ein bisschen mehr gelaufen als der Gegner, das stimmt schon. Auch intensive Läufe mehr gemacht. Also da haben wir viel investiert und haben auch mehr investiert als der Gegner. Das ist auch wichtig an dieser Stelle. Und ja, also insgesamt will ich da auch gar nicht großartig rumkritteln, weil ein Sieg gegen Tabellendritten, da ist dann unterm Strich auch fast egal, wie er zustande gekommen ist. Es macht jedenfalls Spaß, dieser Mannschaft dann zuzuschauen, wenn sie spielt. Und ja, das ist ja auch immer eine Erkenntnis, die hatten wir ganz, ganz lange in Wolfsburg nicht. Aber eine Szene dieses Spiels, die möchte ich euch gerne nochmal anhand von Wölfe Radio Arena live vor Augen führen. Nämlich, das war diese berühmte Doppelgrätsche von Wout, ja, der mit dem Turban gespielt hatte, auch Gehirnerschütterung, glaube ich, davon getragen hat danach und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich glaube, ja, ganz kurz vor Schluss ist der reingegangen wie so ein Berserker. Hören wir uns auch nochmal kurz an. Jetzt Weghorst, der mit der Grätsche ist, der Ball erkämpft. Nochmal grätschen muss, aber dann geht jawohl, er halt. Jawohl, Wout. Und da sagt er, und da feuert er seine Mitspieler nochmal an. Ist das ein Kampfmonster, dieser Holländer. Setzt zwei Grätschen auf Höhe der Mittellinie. Wie ein defensiver Sechser geht er da zu Werke. Wie Katsche Schwarzenbeck in seinen besten Zeiten. Und zeigt dann an, Jungs, so geht es, so kämpfen wir uns die drei Punkte nach Hause. Wout, du bist ein absoluter Hammer heute wieder. Habe ich Schwarzenbeck gesagt? Ich meinte natürlich Ballwanz oder Schnorr. Ja, man sieht es mir nach in dieser Situation, aber das fand ich so sensationell, was da passiert ist. Also ganz ehrlich, wann hat man mal einen Mittelstürmer bei uns so, also sich so reinhängen sehen, ja? Das ist schon, ja, glaube ich, etwas länger her, dass da ja, ein Spieler mit so viel Einsatz und so viel Herzblut und so viel ja, Leidenschaft, ja, Arbeit, Fußballleidenschaft, dass das ein Spieler so verkörpert hat. Ich bin sehr, sehr begeistert von der Verpflichtung Wout Weghorst. Und ja, schade, ich hoffe, die Gehirnerschütterung ist jetzt nicht so schlimm, weil wenn der ausfallen würde, dann haben wir echt ein Problem da vorne drin, weil ja, ist, an ihm führt da kein Weg dran vorbei von der Körpersprache her, von der Art und Weise, wie er Fußball kämpft und arbeitet, aber dann auch natürlich mal richtig steht und auch bei den letzten Toren immer beteiligt war. Ich glaube, jetzt war es das erste Mal, sechs von neun Toren war er beteiligt und so weiter, sechs der letzten neun Tore. Also unwahrscheinlich wichtig auch für uns und ja, deswegen hoffe ich mal, dass die Kopfverletzung da nicht so schlimm ist. Also insgesamt fand ich, war eine sehr, sehr runde Geschichte. Logischerweise auch ein super Wochenende. Die Wölfin ja noch 9-0 gewonnen in deiner Liga. Also das ist ja, die schießen ja alles in Grund und Boden. Also da auch Kompliment. Aber auch ja, die U23 wieder erfolgreich unterwegs gewesen. Insgesamt auch in den Jugendmannschaften erfolgreich und so weiter und so fort. Also war ja ein grün-weißes Wochenende par excellence. Und ja, auch die Fans haben da einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, fand ich. Vor allen Dingen auch ja, die Nummer, die wir da in der Nordkurve abgefeiert haben vor dem Spiel. Unser Vereinslied Immer nur du, Fabian Rias, Eike Witt. Ganz, ganz großes Kompliment nochmal. Ja, also mir hat es super gefallen. Können wir auch nochmal kurz reinhören. Ja, zu Recht der Applaus. Also gerade diese Nummer, das in der Kurve zu machen, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Das hat, war sehr, sehr authentisch, fand ich. Und ja, war einfach gut gemacht. Können wir gerne öfter haben, wenn es nach mir geht. Aber das war eine schöne Idee und ja, hat sehr, sehr viel Freude bereitet, glaube ich, ganz, ganz vielen im Stadion. Ja, und auch sonst haben sich ja die Fans ganz, ganz viel wieder einfallen lassen. Am nächsten Tag war ja dann Tag der Fanclubs und da war ich unterwegs bei den Meilenwölfen. Da möchte ich mich für die Gastfreundschaft bedanken, haben mich eingeladen, da mal vorbeizugucken mit dem Wölferadio und so weiter und so fort. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Nordkurve. Ja, und eigentlich waren dort angekündigt Wout Weghorst und John Yeboah, unsere Nachwuchshoffnung. Doch dann kam alles anders, wie ihr im folgenden Beitrag hören könnt. Applaus im Haus der Jugend, als VfL-Kapitän Dorschspieler Vogi und U23-Hoffnung Iba Mai den Raum betreten. Der Fanclub Meilenwölfe steht extra Spalier, um die beiden zu begrüßen. Die Atmosphäre ist locker und herzlich und die Stimmung nach dem Sieg gegen Leipzig sowieso top. Dabei muss der Fanclub kurzfristig diesen Tag mal eben neu gestalten, wie der Vorsitzende Sören Henke erklärt. Ja, eigentlich haben wir heute ja Vogt und John zu Besuch gehabt. Jetzt hatten wir schon die Info bekommen, Iba, dass du einspringst. Weil John, wie sagt man eigentlich? John, genau, U19 spielt. Und Josh, wir freuen uns natürlich, dass du jetzt auch eingesprungen bist, weil der Kollege Werfers, der ein bisschen verletzt war gestern und deswegen heute nicht dabei sein kann. Doch Gila Vogie und Mai sind auf keinen Fall der Notnagel. Beide, das merkt man, haben richtig Bock auf die Veranstaltung, sind locker und gelöst. Und hören aufmerksam zu, als es nach der Begrüßung Infos zum Fanclub gibt. Logisch auch, warum die Meilenwölfe Meilenwölfe heißen. Also die Meilenwölfe, deswegen zählen wir Meilen, 58.977 Meilen gesammelt. Größtenteils mit dem Auto, das sind 94.000 Kilometer. Einfach als Vergleich, der Erdumfang an die Fahrt sind 40.000. Das heißt, wir sind locker flockig schon mehr als zweimal um die Welt gefahren, um zu den Auswärtsspielen zu fahren. Es wird viel gelacht und es gibt auch das ein oder andere interessante Geständnis, wie von Josh Kilavogi. Muss ich ehrlich sagen, am Anfang habe ich niemals gedacht, dass ich werde in Deutschland spielen. Weil für mich das war schon eine, nicht eine komische Sprache, aber tut mir leid, eine komische Sprache. So ich habe gedacht, nein, und das ist auch zu kalt für mich, muss ich lieber nach England spielen, aber jetzt, ich anfange mein fünftes Jahr und bin ich sehr froh. Ja, trotzdem haben wir zwei Jahre sehr hart gelebt, mit ohne Ergebnis. Und ich denke, das macht keinen Spaß als Spieler und auch als Fan, wenn wir nach jedem Wochenende, wir sind in Volkswagen Arena, wie habe ich gesehen, auswärts, seid ihr auch viele dabei. Und leider haben wir nicht so viele Punkte geholt und das ist sehr schade, weil ich denke, ein Verein wie Wolfsburg, wir müssen immer in die erste Tabelle sein. Und jetzt ist unser Ziel, mehr Siege als Niederlage zu haben und wir sind ein gutes Weg. Und ich hoffe natürlich, dass wir werden vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder sehr lange reisen. Ja, das natürlich. Was auffällt, auch der junge Iba Mai, der jetzt in der Öffentlichkeit ja nicht so in Erscheinung getreten ist bisher, wirkt vor Publikum sehr abgeklärt, klar im Kopf und sympathisch. Naja, also auf jeden Fall bin ich sehr gut aufgenommen worden. Natürlich, wenn man aus einer Großstadt kommt, ist es immer was ganz anderes, als wenn man aus Berlin kommt, so was auch alles ist. In Wolfsburg ist halt auch auf jeden Fall aber schön, finde ich. Auf jeden Fall auch sauberer als Berlin. Aber es ist auch normal in einer Großstadt und ja, auf jeden Fall, also vor allem für den Fußballer ist es halt Wolfsburg, als vor allem junger Spieler. Das Umfeld auf jeden Fall super, weil hier hast du eigentlich alles, was du brauchst. ist jetzt nicht so groß und so, aber hier hast du zum Beispiel jetzt die City-Galerie, Obsandheim, also wenn du die Kleider kaufen willst oder was essen willst und halt alles ist halt eng und klein, aber halt zusammen und jeder kennt sich und so und da sagen wir mal so, als junger Spieler kommst du da nicht so oft um Gedanken, als jetzt, wenn du jetzt in Berlin spielst. Fast schon wie ein echter Profi eben, der er auch mal werden will. Am liebsten beim VfL. Anschließend lassen die Wölfe Spieler, den Meilen Wölfen, bei einer Fanclub-Version von Schlag den Star keine Chance. Und nach Gruppenfoto und Autogrammstunde ist für alle klar, der Tag der Fanclubs hat sich auch in diesem Jahr wieder gelohnt. Ja, soweit mein kleiner Bericht vom Tag der Fanclubs. Ja, vielen Dank nochmal an die Meilenwölfe für die Einladung. War ja ganz lustig. Ja, steht da Josua Gilavogi, lila Vogel, steht da schon wieder. Und quasi gerade erst gesehen. Und ja, war ganz lustig, dass ja, wir uns da wieder über den Weg gelaufen sind. Aber ja, es, also da muss man auch ganz ehrlich sagen, echt beide kamen ja eben, glaube ich, auch raus. Beide total nett, beide total freundlich und so weiter. Das wirkt auch nicht wie so eine Pflichtgeschichte, was man machen muss als Spieler und so weiter. Im Gegenteil, also Gilavogi, da müssen wir auch, also der ist ja also ein Sympathie Träger auch für den Club und kann sich da auch noch darüber hinaus noch viel mehr entwickeln. Ist jetzt auch so lange da schon insgesamt und ja, das ist wichtig, dass wir solche Spieler in den Reihen haben, glaube ich auch. Und dann, ich habe ihn auch gefragt, von wegen, wie es denn für ihn war, Kapitän geworden zu sein und er sagte mit so einem Augenzwinkern, ja, ich habe schon gewusst, als dann gesagt wurde, es wird gewählt, dass ich gute Chancen habe. Ja, kann ich auch nachvollziehen, sagen wir es mal so. Ja, und Iba Mai, mal gucken, spielen ja ähnliche Positionen. Da kann er sich nur ein bisschen was abgucken vom Josh und die stehen auch im Austausch und erzählen nicht mal so ein bisschen, wie sie denn, ja, oder vielmehr der Größere gibt dem Jüngeren dann auch ein paar Tipps oder der Ältere vielmehr und das sind, ja, glaube ich, ganz wertvolle Erfahrungen, die dann der Iba da auch mitnehmen kann und ja, vielleicht klappt es dann ja auch. Ich meine, Elvis hat es ja vorgemacht, dass er ja den Sprung geschafft hat aus dem Nachwuchs dann bei uns in die Bundesliga. Kurzpassspiel. Ja, kühnes Vorhaben vom SV Werder Bremen. Der möchte nämlich durchsetzen, dass das ganze Weserstadion künftig rauchfrei ist. Ja, verstehe ich nicht. Wenn man nicht will, dass Mario Basler auf die Ehrentribüne geht, dann kann man ihm das doch sagen. Uli Hoeneß hat jetzt das erste Mal drüber gesprochen, so in die Richtung, wer denn ja als Nachfolger vielleicht in Frage kommen könnte. Er hat da so ein paar ja, Eigenschaften genannt. Ja, das wird natürlich, glaube ich, schwierig, da Nachfolger für Uli Hoeneß zu finden, denn Donald Trump und Wladimir Putin haben ja schon einen Job. Interessante Meldung aus dem E-Sport. Der Hamburger SV will da jetzt auch groß einsteigen und ja, sozusagen Gamer-Profis bei FIFA 19 einsetzen. Auch ja, Torjäger Pierre-Michel Lasogga hat sich schon beworben und bringt auch schon ganz besondere Fähigkeiten mit. Die Konsole anmachen kann er nämlich schon. Kombinationsspiel. Ja, und am Sonntag spielen wir beim nächsten Spitzenteam in der Bundesliga, bei Eintracht Frankfurt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, trotz dass sie Pokalsieger geworden sind, dass sich das so hält, letztendlich auch vom Niveau und dass da auch trotz des Trainerwechsels ja einiges ja, gut läuft bei Eintracht Frankfurt. Das finde ich jetzt durchaus bemerkenswert. Und darüber möchte ich gerne reden, und zwar mit meinem Gast hier im Kombinationsspiel. Und das ist der TV-Journalist aus Frankfurt, ja, und Kenner der Frankfurter Eintracht, Daniel Feller. Grüß dich, Daniel. Hallo Lars. Ja, stelle ich doch gleich mal die ketzerischste Frage gleich vorweg. Möchtet ihr nicht gerne Niko Kovac wieder haben? Da wird ja vielleicht bald was frei. Also Niko Kovac hat natürlich sehr viel für Frankfurt getan und die Mannschaft hat ihm auch wirklich sehr viel zu verdanken, sonst würde sie auch heute nicht dastehen, wo sie steht. Aber nichtsdestotrotz mit Adi Hütter, seinem Nachfolger, haben wir einen wirklich tollen Trainer, der wirklich super Arbeit leistet. Und da denkt hier, glaube ich, am meisten keiner darüber nach, ob Niko Kovac zurückkommen sollte. Ja, aber er muss mir doch trotzdem mal jetzt verraten, warum es denn so gut läuft. Was sind denn dann die Gründe? Adi Hütter hat es hinbekommen, dass die Mannschaft wirklich einen attraktiven, offensiven Fußball spielt. Nicht nur eine Spitze, nein, mittlerweile sind es ja vorne drei in diesem Dreieck, Rebic, Jovic, Allaire, die super harmonieren, sowohl die drei, aber auch im ganzen Mannschaftsgefüge und die machen einfach Tore. Darauf kommt es ja auch an. Und hinten die Mannschaft um Kapitän Abraham ist natürlich auch eine tolle Einheit. Man muss jetzt gucken, wie es sich entwickelt. David Abraham ist ja verletzt, wie das Ganze kompensiert werden kann. Komm, jetzt hast du ihn schon zweimal angesprochen. Euren Trainer Adi Hütter, ja, der macht einen guten Job offensichtlich. Was macht er denn ja anders oder was ist denn so seine Handschrift? War ja nicht ganz unumstritten zu Beginn der Saison, aber da muss er ja jetzt irgendwas hinbekommen haben mit der Truppe. Also ich denke, dass Adi Hütter einen super Draht zu seiner Mannschaft hat. Er ist jetzt nicht der Kumpeltyp, der mit den Jungs abends irgendwie noch weggeht. Er hat einen gesunden Abstand zu den Spielern, deshalb auch den nötigen Respekt, aber weiß, glaube ich, ganz genau, wie er die anpacken muss, damit die auch wirklich das umsetzen, was er sich vorstellt. Und er will ja offensiven Fußball in Frankfurt spielen und das macht er jetzt mit Erfolg. Und deshalb hat er wiederum auch das Vertrauen seiner Spieler, die sagen, naja, er hat uns so eingestellt und wir stehen so weit oben in der Tabelle. Der macht es schon richtig und an sich ist er ja ein Typ, der zurückhaltend, bescheiden ist, erstmal nicht so viel will. Und das ist einfach sehr sympathisch und deshalb finde ich Adi Hütter für Frankfurt super und dass er auch wirklich einen tollen Job gerade macht. Dann mal Hand aufs Herz, hat dich die Leistung der Eintracht in dieser Saison dann doch ein bisschen dann überrascht? Ja, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, also ich habe die Eintracht von Anfang an da oben gesehen. Es war natürlich schon ein Schlag, als Niko Kovac gesagt hat, er geht zu den Bayern und da hat sich natürlich der ein oder andere dann schon Gedanken gemacht, wie es mit der Eintracht so weitergeht und als dann auch noch Prince, ja, also als Leitfigur die Mannschaft verlassen hat, haben, glaube ich, viele ein bisschen Angst gehabt, ach du lieber Gott, wie geht es jetzt weiter, aber es lief ja auch von Anfang an nicht so super. Man kann sich an das 5:0 gegen die Bayern im Supercup erinnern oder DFB-Pokal erste Runde raus. Die Mannschaft hat aber einen mega Teamgeist, hat sich gefangen und steht jetzt auch zurecht da oben. Also es ist schon ein bisschen überraschend und wir hoffen, dass natürlich diese Serie noch weiter so anhält. Welchen Anteil hat dann auch Freddy Bobic an der ganzen Geschichte? Also erstmal hat Freddy Bobic natürlich mit einem Team Adi Hütter geholt. Deshalb macht er seinen Job schon sehr gut. Also er hat in Adi Hütter einen Trainer gesehen, der sehr gut zur Eintracht passt. Und da muss man einfach sagen, da hat er als Vorstand einen tollen Job gemacht, natürlich mit seinem Team. Und Freddy Bobic geht natürlich im Verein jetzt auch andere Dinge an, die jahrelang nicht so gut liefen, wie zum Beispiel die Jugendarbeit. Also wirklich aus der eigenen Jugend Profis hervorbringen. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Jetzt kommt am Sonntag der VfL Wolfsburg. Er hat auch ein bisschen Selbstvertrauen getankt nach dem Spiel oder im Spiel gegen Leipzig. Was erwartest du für ein Spiel dann am Sonntag? Also Stand jetzt sehe ich die Eintracht als Sieger vom Platz gehen. Ganz klar, wir haben einen super Lauf und das soll auch noch so weitergehen, am besten bis zur Winterpause. Ja, die Belastung wegen Euroleague ist natürlich höher in diesem Jahr, aber die Jungs sind gut drauf. Man muss, denke ich, einfach gucken, wie es hinten läuft, ohne Kapitän Abraham, der wegen einer Wadenverletzung ausfallen wird, denke ich mal. Aber ansonsten denke ich, dass wir da auf jeden Fall gewinnen werden gegen Wolfsburg. Mein Tipp, ganz klassisch, 2:1 für die Eintracht am Sonntag. Gut, dann brauche ich die obligatorische letzte Frage nach dem Tipp gar nicht zu stellen. Sehr schön. Dann sind wir mal gespannt, ob es so kommen wird. Ich bin ja der Meinung, dass wir in Frankfurt durchaus was mitnehmen können. Aber über das Spiel gegen die Eintracht und was beim Gegner so los ist, habe ich gesprochen mit dem Frankfurter TV-Journalisten Daniel Feller. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, immer wieder gerne, Lars. Danke dir fürs Gespräch, ne? Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Was sagt die Frau eines Eintracht-Braunschweig-Fans in der Hochzeitsnacht? Schatz, koch schon mal Kaffee. Oder kannst du das auch nicht? Faninfos. Ja, und da gab es ja gestern im Fansaal an der Arena eine Veranstaltung für die VfL-Fans. Jedenfalls alle, die Lust hatten, Michael Meeske, unseren neuen Geschäftsführer, mal kennenzulernen. War auch voll die Hütte, hätte ich jetzt fast gesagt. Und Michael Meeske war da und hat sich ein bisschen vorgestellt, was er so gemacht hat. War ja vorher bei St. Pauli und bei Nürnberg und so weiter. Und ganz, ganz viele Fans waren auch da, die dann auch Fragen gestellt haben. Natürlich auch zum Zinnenwappen, wie er dazu steht, hat er dann auch gesagt, ja, er kann sich dann noch kein allgemeines Urteil darüber bilden, was das angeht. Da muss er noch ein bisschen mehr einsteigen. Was er aber auch gesagt hat, war, dass es ein bisschen schwierig ist oder dass er es immer für schwierig achten würde, weil es ganz, ganz gute Gründe geben müsste, um so ein Wappen dann letztendlich auch zu ändern. Also von der Warte gab es da jetzt in dem Sinne jetzt nichts Neues. Sehr schön war vorweg, es freut mich ja immer wieder persönlich, dann auch gab es ein paar Bilder aus dem Film 20, um ihm dann auch mal das zu zeigen. Ist hinterher auch nochmal von der aktiven Fanszene, glaube ich, überreicht worden an ihn als Geschenk mit auch ein paar Fankalendern und so weiter und so fort. Also insgesamt eine nette, schöne Veranstaltung, die es da gab und haben auch ganz, ganz viele Sachen da mitgegeben. Und was er mitgenommen hat von der Veranstaltung, das habe ich ihn dann im Anschluss mal selber gefragt. Das war für mich ein guter Auftakt, um mal wirklich mit den Fans ins Gespräch zu kommen. Natürlich hatte ich ja in den ersten zwei Spieltagen, die ich erleben konnte, schon so eine ganz zarte Diskussion hier und damals im einen oder anderen Thema, aber nicht wirklich flächendeckend. Deswegen war es jetzt für mich wirklich mal eine gute Gelegenheit, auch mal ein, zwei Stündchen wirklich mal das ein oder andere Detail auszutauschen. Viele Aspekte jetzt, wo es schon noch aus Sicht der Fans hakt, schon jetzt mal mitgenommen. Werde ich dann mit den Kollegen natürlich im Detail nochmal prüfen, ob wir und wie wir es dann besser machen können im Zweifelsfalle. Vor allem auch jede Menge Emotionen gespürt, das ist auch super, muss ich sagen. Also von daher fühlt sich's gut an und ich freue mich da auf den weiteren Austausch. Was sind so die wichtigsten Themen, die Sie jetzt auch, jetzt bis Weihnachten ist ja nicht mehr so lang, aber so quasi jetzt in den ersten 100 Tagen setzt man sich ja immer so ein bisschen so als Ziel. Was sind da so die Hauptthemen? Also meine Hauptthemen ist, glaube ich, erstmal für mich selbst ein Grundverständnis noch zu erzeugen, noch ein viel tiefer gehendes, also wofür steht denn, was ist der VfL eigentlich von seiner, was sind so seine Wesensmerkmale, da haben wir natürlich klar hier und da mal das ein oder andere Printerzeugnis schon dazu, wo man sich ein bisschen reinlesen kann, aber da finde ich es auch mal spannend, mit den Leuten zu sprechen, die eben auch alle Teil des VfL sind auf ihre Art und Weise und die auch eine eigene Vorstellung in Teilen dann haben, davon, wie der Verein sein müsste und wie er vielleicht momentan gerade ist und das alles sich mal zu vergegenwärtigen und dann da auch mal so einen Weg aufzuzeigen, wo wollen wir eigentlich gemeinsam alle hin. Das ist, glaube ich, mal so eine langfristige Aufgabe, die jetzt bei mir aber begonnen hat und darüber hinaus so die klassischen Themen, die natürlich auch verbunden damit sind, wie können wir es schaffen, die Region noch stärker zu mobilisieren. Also Stichwort Zuschauerzahlen ist dann immer so ein Aspekt, aber da geht es ja noch um viele andere Themen. Und darüber hinaus natürlich auch sicherlich, was halten die aktuellen Partner von uns, also jetzt mal aus der Welt der Sponsoren zum Beispiel, was wünschen die sich von uns? Also ähnliche Fragestellungen, wie wir jetzt hier mit den Fans diskutieren, natürlich auch auf der Ebene und da auch vielleicht auch noch mehr an Bedarf dann der Gruppen aktiv zu sein, das Angebot zu gestalten jeweils, das glaube ich schon auch eine wichtige Aufgabe dann langfristig. Aber erstmal jetzt bis zum Jahreswechsel will ich ganz, ganz viel mit Leuten ins Gespräch kommen zum VfL und möglichst viel über den Verein lernen und ein noch besseres Gefühl dafür bekommen, was bewegt die Menschen. Sie haben sportliche Vergangenheit mit St. Pauli und Nürnberg. Was hat Sie denn am meisten überrascht beim VfL Wolfsburg, als Sie hier angetreten sind? Ja, da mache ich keinen Hehl draus. Ich fand jetzt, dass wie der Funken übergesprungen ist im Stadion, als man das Team auch wirklich mit voller Leidenschaft hat jetzt fighten sehen, gerade gegen Leipzig. Das fand ich schon beeindruckend, da zu sehen, okay, ich fand es am Anfang noch relativ ruhig und dann so mit dem Spielverlauf, finde ich, hat es die Leute echt auch gepackt. Und das, glaube ich, zeigt schon, welche emotionale Kraft auch beim VfL dahinter steckt, was ja häufig so in der Außenperspektive immer so ein bisschen klein geredet wird, wenn man so mit Leuten über den VfL als Außenstehende redet. Und das fand ich schon spannend. Aber auch jetzt interne Organisation hatte ich heute auch kurz ausgeführt, mal zu sehen, wie die Mitarbeiter hier alle unterwegs sind und wie auch deren Bereitschaft ist, sich auch nach Feierabend nochmal wieder irgendein VfL-Thema zusammenzusetzen, sei es im Club 45, beim VfL-Quiz oder anderswo. Das gibt es nicht überall, das hat schon eher Seltenheitswert meiner Wahrnehmung nach und gibt mir auch ein gutes Gefühl, hier im richtigen Ort zu sein. Ja, soweit Michael Meeske, neuer VfL-Geschäftsführer für die Bereiche Marketing, Vertrieb, Internationalisierung und Digitalisierung. Mal schön diese Firmenbegriffe dazu hören. Ja, also wie gesagt, ich fand, kam sehr gut rüber. Gut, das erwarte ich natürlich auch von jemandem, der den VfL nach außen ein Stück weit ja auch vermarkten soll. Dass hier so jemand dann sich auch selber zu verkaufen weiß, das ist immer ganz gut. Macht dann immer einen guten Eindruck. Aber auch so, netter Typ im Gespräch, hat sich auch sehr viel Zeit genommen, dann auch nachdem die offizielle Fragerunde vorbei war und hat dann mit Fans noch diskutiert. Ich glaube, der nimmt auch einiges mit. Mal gucken, wie es dann in den kommenden Monaten da aussieht mit den Themen. Wirkte auf jeden Fall sehr, sehr offen und auch wissbegierig und dass man da zu ihm auch kommen kann, wenn denn entsprechend was anliegt. Also das kann man dann, glaube ich, auch von Seiten der VfL-Fans weiter in Anspruch nehmen. Ja, was natürlich genau darauf abzielt, das sind dann so auch Aktionen, sehr, sehr schöne Geschichte, denn Michael Meske hat auch gesagt, es geht darum, auch den VfL in der Region wieder nahbar zu machen, denn dann sind so Sachen wie die Weihnachtsfeier oder Adventsfeier im AWO Seniorenheim, da wo dann auch Marcel Schäfer da waren und Lara Dickenmann diese Woche. Also da menschelt's im Verein, finde ich also sehr, sehr schön, wenn dann auch sowas nicht vergessen wird. Das gehört nämlich auch mit dazu, finde ich. Insofern eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ja, und dann, ja, der Hinweis habe ich auch schon mal gebracht. Freitag, 28. Dezember, ab 16 Uhr vor der Nordkurve, das traditionelle Tonnenfeuer der Supporters und dem Fanprojekt. Da kann man gerne mal hingehen und das durchaus turbulente Jahr für uns nochmal Revue passieren lassen. Und ansonsten jetzt am kommenden Sonntag. Kartenvorverkauf für das Spiel in Frankfurt ist beendet. Für den Gästesektor gibt es aber noch Karten. Tageskasse wird wahrscheinlich öffnen, gibt es aber erst morgen die Infos. Also da noch mal ein bisschen drauf gucken, wenn man das möchte. Und Fanfahrten Wolfsburg bietet auch eine Bustour an. Ja, und es gibt auch schon ein paar Infos für die dann Auswärtsspiele im kommenden Jahr 2019. Will ja alles früh geplant sein, aber wenn ich euch das jetzt schon erzähle, so was so mit Schalke und Freiburg und so weiter ansteht, das mache ich dann demnächst mal, weil bis dahin habt ihr das eh wieder vergessen. Ne? Aber wie gesagt, könnt ihr euch schon mal merken, dass soweit als Teaser, da gibt es auch Möglichkeiten. Unter anderem nach Freiburg eine ICE-Tagesfahrt der Schlemmerbrüder. Der VfL-Podcast. Ja, und damit sind wir durch für die Woche. War ja eine bewegte VfL-Woche, habe ich ja schon mal gesagt. Samstag Sieg gegen Leipzig, Sonntag Tag der Fanclubs, Mittwoch jetzt dann auch die Vorstellung von Michael Meske. Einiges drumherum. Interessant, dass es so im sportlichen Bereich relativ ruhig geblieben ist. Ein paar Verletzungssorgen oder angeschlagen haben wir ja drin mit Memedi und mit Brooks. Da müssen wir mal gucken, ob das dann reicht für Sonntag, wenn wir alles sehen. Und ja, natürlich werden wir das aufmerksam verfolgen. Ich freue mich wie immer darüber, wenn ihr mir was schreibt zur Sendung, wie ihr es gefallen habt, welche Themen euch vielleicht auch mal interessieren, wo man ein bisschen nochmal einen Schwerpunkt drauflegen kann, so generell und ja, im Besonderen, dann macht das gerne über Facebook, bei wolfsblog.de etc. Könnt ihr mich erreichen oder über die Wölfe Radio Hotline, steht ja auch immer drunter. Ja, in diesem Sinne, ne, wisst ihr, was ich sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der we'll be right back. nur der VfL.